Tschüss. Ich danke dir, wünsche dir alles Gute. Ich schreibe dir mal eine Karte. Mach das mal, freue ich mich. Mit netten jungen Männern. Sehr gerne, aber ja, es können ich sehe die dann auch. Ein paar Frauen drauf sein. Ja. Tschüss. Tschüssi. So, meine Lieben. Draußen an den Fernsehbildschirmen. Ich grüße euch auch ganz herzlich. Wir sind ein bisschen später als geplant. Wir bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute heißt unmoralische Angebote. Und ich möchte von euch wissen, ob ihr schon mal ein unmoralisches Angebot bekommen habt. Hat euch schon mal jemand gesagt, hier, du kriegst 10.000 Mark, wenn du mit mir sofort in die Kiste gehst. Oder ich befördere dich. Vielleicht hat es ein Chef mal zu euch gesagt, ich befördere dich. Du kriegst eine höhere Position, wenn du mit mir schläfst. Oder was auch immer. Und hat jemand von euch schon mal ein unmoralisches Angebot gemacht? Also über dieses Thema möchte ich mit euch reden. Vielleicht habt ihr noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Heute habt ihr die Gelegenheit dazu. Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Simone ist dran und Simone ist 31. Hallo, hier ist Simone Wegmann. Ja, Simone. Ja, hier ist Jung Domian, grüße dich. Ja, ich grüße dich auch. Ich wollte hier ein unmoralisches Angebot machen. Du willst mir ein unmoralisches Angebot machen? Hey, hey, hey. Ja, ich wollte dich fragen, ob du Lust hättest, für mich Akt zu stehen. Akt zu stehen? Warum und wo und wie? Ja, also ich wohne auf dem Bauernhof und mache Aktmalerei und Reform und so. Ja, und ich mal ganz gerne nackte Männer und da wollte ich dich halt fragen, ob du nicht Lust hättest, mal vorbeizukommen. Und warum sollte ich das tun? Ja, weil ich total schöne Bilder male und... So, und eine total nette Frau bist du. Ja. Also, ich wäre solchen Dingen nicht abgeneigt. Ja, das ist doch super. Aber, jetzt kommt das dicke Aber. Aber? Da müsste natürlich auch ein knallhaftes Honorar rüberkommen. Ein Honorar? Ja. Das ist das Bild dafür immer. Ach, da kann ich mich fotografieren, gucke ich in den Spiegel an, dann weiß ich, wie ich aussehe. Also ich versuche ja nicht, also dann kann man ja, also dann würde ich ja nicht malen, wenn man... Ja. Also ich versuche ja auch mehr zu malen, also mehr so die Ausstrahlung und den Charakter. Also das ist ja noch eher kein unmoralisches Angebot, was du mir jetzt gemacht hast. Das ist ja noch ein harmloses Angebot. Ach, ich finde, also hier in der Bauerschaft bin ich eigentlich schon als ziemlich unmoralisch angesehen. Das ist aber Aufruhr, wenn ich dann nackt bei dir im Bauernhof, im Garten vielleicht stehe. Nein, das machen wir oben hier oben in der Küche. Dann in der Küche auch? Nein, also sagen wir unter 50.000 läuft gar nichts. Du bist aber teuer. Ja, absolut. Also D-Mark oder? Euro. Euro, ja, genau. Oh, das finde ich immer schade. Vielleicht ließ ich mich noch so 5.000 runterhandeln, aber ein bisschen schon muss das rüberkommen. Aha. Ja. Wir können ja nochmal drüber verhandeln, dass ich du vielleicht bin die Bilder verkaufst. Ich bin doch eine Künstlerin, hör mal. Ja, aber vielleicht können wir das ja gemeinsam verkaufen, das Bild. Ja, genau. Ne? Das wäre doch die Idee überhaupt. Oder als Postkarten, hör mal. Naja, ich weiß nicht, dann ist mein Ruf gänzlich ruiniert, wenn wir das auch noch machen würden. Ja. Also ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Ja. Wir halten die Nation auf dem Laufenden. Und mal gucken, was rumkommt. Ne? Ja, super. Dann haben wir vielleicht nach dem Sommer einen kleinen Skandal. Akt- und Nacktfotos von Domian in der Bildzeitung oder sowas, ne? Ja, geil. Wir gucken. Ja, geil, sagst du. Worauf das wohl hinauslaufen soll, dieses Aktmalen. Naja. Simone, ich danke für deinen Anruf und wir gucken mal, ne? Ja, super. Tschüss. Bis dann, tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Alexander. Und Alexander ist 23 Jahre alt. Einen wunderschönen guten Abend, Domian. Einen wunderschönen guten Abend. Dass ich mal bei dir durchgekommen bin, ist ja fast ein wahres Wunder. Ja. Ich habe schon haufenweise Schokolade gefressen, um mir die Zeit zu überbrücken. Voll lauter Aufregung. Ja, obwohl ich das sonst eigentlich nie mache. Also, unmoralische Angebote. Machst du mir auch ein unmoralisches Angebot? Nein, ich mache dir kein unmoralisches Angebot, keine Sorge. meine Geschichte, eine sehr prekäre Geschichte, erfordert, ja, ich hatte mir eigentlich erhofft, eine Entscheidung von dir zu kriegen, aber ich glaube, ich weiß schon, was du mir antworten wirst. Und zwar spielt sich das ganze letztes Wochenende ab. Ja. Muss dazu sagen, ich bin mit meiner Freundin zusammen, sehr, sehr glücklich. Mhm. Sie ist meine Traumfrau, intelligente Frau, sehr schöne Frau. Und ich habe mir mal gesagt, es gibt keine Frau, mit der ich fremdgehen würde, weil ich meine Freundin sehr liebe. Mhm. Also jetzt war ich mit meinem besten Freund letztes Wochenende unterwegs in einer Diskothek, wir beide alleine. Ja. Und ich kenne ihn schon sehr lange. Ich bin mit meiner Freundin ein Dreivierteljahr zusammen und ich kenne meinen besten Freund schon einige Jahre und wir haben schon sehr, sehr viel zusammen durchgemacht. Mhm. Und wir haben uns überlegt, wir haben schon so viel durchgemacht, eine Sache würde noch fehlen und zwar ein gemeinsames Erlebnis mit einer oder mehreren Frauen. Mhm. Ja. So haben wir so ein bisschen rumgealbert, als wir zur Diskothek gefahren sind. Ja. Kommen wir an in der Diskothek, haben auch ein bisschen gefeiert, treffe ich eine alte Ex-Freundin von mir, mit der ich schon ein paar Jahre auseinander bin. Ich habe damals Schluss gemacht und Sie will wohl immer noch was von mir. Sie hatte zwischenzeitlich mal andere Freunde, aber würde wahrscheinlich immer noch ja sagen. Mhm. Ich bin ein bisschen mit ihr ins Gespräch gekommen, wir haben ein bisschen rumgeflirtet. Und sie hatte eine Freundin dabei, beide im Augenblick solo und beide keine Kostverächter, nehmen also beide im Augenblick einiges mit. Mhm. Und da bietet mir meine Ex-Freundin halt ja einen Vierer fürs nächste Wochenende an. Ich sprich jetzt für übermorgen. Ja, für übermorgen. Mhm. Und du trägst jetzt diesen Gedanken schwanger, die ganze Woche schon. Ich überlege schon die ganze Woche, hab so mein Engelchen links und Teufelchen rechts auf der Schulter. Alex, mach es nicht. Auf der einen Seite. Also du würdest das, wie ich das schon heraushöre, sehr gerne machen. Wenn du frei wärst, gar keine Sache. Nicht den Frauen wegen, es ist meine Ex-Freundin, eine hübsche Frau und ihre Freundin ist auch sehr hübsch. Ja. Keine Frage, beides attraktive Frauen. Mhm. Ich würde es aber, wenn ich es mache, nicht den Frauen wegen machen. Sondern? Einzig und allein der Aktion wegen, zusammen mit meinem Freund mal sowas zusammen zu machen. Mhm. Mhm. Die Frauen auf dem Küchentisch, zu vier zusammen, ich weiß es nicht. Mhm. Keine Ahnung, was ich da für Assoziationen habe. Ja, also die wildesten wahrscheinlich. Wir halt zusammen ins Phantasialand fahren oder mal zusammen einen Abend verbringen. Ja. Irgendwie so eine Aktion zusammen. Das ist richtig konkret besprochen worden. Das ist richtig konkret besprochen worden. Meine Ex-Freundin hat mich auch noch angerufen die Tage. Ja. Und wer hat das denn vorgeschlagen eigentlich als allererster? Wir standen zusammen in der Diskothek. Wir haben alle schon ein bisschen was getrunken. Mhm. Meine Ex-Freundin ein bisschen mehr, ich ein bisschen weniger. Und wir haben halt so ein bisschen rumgeflirtet, haben uns in den Arm genommen. Ich meine, wir kennen uns schon ziemlich lange, wir haben auch regelmäßig Kontakt, besuchen uns regelmäßig. Ich weiß auch, dass von ihrer Seite immer was war für mich. Und die würde auch gerne mit deinem Freund? Sie findet ihn attraktiv. Das reicht doch. Ich schätze mal, dass das Angebot aber mehr mir galt von ihrer Seite. Ja. Was sagt denn dein Freund dazu? Der will auch. Er war zuerst etwas verdutzt. Hat sich das Ganze auch durch den Kopf gehen lassen, würde es aber auch der Aktion wegen mitmachen. Mhm. Ist er denn auch in festen Händen im Moment? Er ist im Augenblick nicht in festen Händen. Er ist nicht in festen Händen. So Alexander, nun hast du gerade schon wissend angekündigt, dass du dir vorstellen kannst, was ich jetzt sage. Was sage ich denn? Ich denke mal, dass du für die Treue plädieren wirst, ja, wie du es immer tust. Ja. Ich verfolge deine Sendung des Öfteren. Obwohl ich natürlich sehr gut verstehen kann, dass so eine Aktion schweinegeil sein könnte und dass man da sehr scharf drauf ist, das mal zu machen. Aber wenn du so eine tolle Frau hast und das so klasse läuft, mach's nicht. Tja, ich weiß es echt im Augenblick nicht und ich fahre mir da die härtesten Filme, was ich denn nächstes Wochenende machen könnte und ob ich da nicht doch mal einen Besuch abstatten werde. Also ist es schade. Das ist sehr unmoralisch, weil meine Ex-Freundin kennt meine Freundin. Es ist total unmoralisch. Das ist total unmoralisch und das ist natürlich alt. Also es schlagen natürlich da auch zwei Herzen in meiner Brust, muss ich ja ehrlich gestehen. Ja, aber, bei mir auch. Ja, aber ich würde da auf jeden Fall doch die gute Beziehung und die Liebe auf jeden Fall höher stellen. Und es werden sicher mal Zeiten kommen, wo du die Sau rauslassen kannst, im wahrsten Sinne des Wortes, und all diese Erfahrungen mal machen kannst. Gut, es gab Zeiten, wo ich die Sau extrem rausgelassen habe. Die kommen auch wieder, du bist erst 23. Ich gehe mal davon, die werden auch wiederkommen, du bist erst 23. Hoffe ich doch. Ja. Du bist erst ein Dreivierteljahr mit der Freundin zusammen jetzt. Ja. Und du sagst, du hast sie sehr gelobt gerade, ne? Das ist die Traumfrau, sie ist intelligent, sie ist hübsch und wir verstehen uns gut. Ja, es ist echt eine wunderschöne Beziehung. Daraus schließe ich auch, dass es toll im Bett ist. Ja. Ja. Dann lass die Finger von der Aktion, Alexander. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, lass die Finger davon. Ich schicke mal deinen Freund vor, der kann erzählen, wie das mit den beiden Mädels war und dann für später mal aufbewahren. Ja, dann wäre ich ja doch schon ziemlich neidisch. Ja, stimmt. Der stimmt. Das wäre schon irgendwo, stimmt, dreht es ihm auch aus. Er soll auf dich warten, bis du frei bist. Es wäre auch, wenn dann halt eine Aktion mit ihm zusammen halt. Ja, ich verstehe. Weil wir schon so viel gemacht haben. Ja, und das wäre jetzt eigentlich noch der Kick in unserer Freundschaft. Ja. So können wir später mal unseren Enkeln erzählen, weil noch damals habe ich schon mit dem Onkel so und so und so. Die Mädels aus der Diskothek abgeschleppt, wobei das ja nicht irgendeine Aktion wäre, das wäre nicht irgendein billiger One-Night-Stand oder so weiter, den ich ja niemals im Leben machen würde. Niemals. Dafür würde ich meine Beziehung nicht riskieren. Ja. Aber die Verwicklungen sind auch enorm. Ne? Wenn du sagst, dass deine jetzige Freundin auch deine Ex-Freundin kennt, ne, dass da Bekanntschaftsverbindungen bestehen. Das ist keine Bekanntschaftsverbindung, meine Ex-Freundin ist neidisch. Neidisch, ja. Ja. Und wer weiß, vielleicht instrumentalisiert sie das dann und sie lanciert vielleicht das mal zu deiner Freundin hin. Nein, mach's nicht. Wenn es eine wildfremde Frau wäre, wäre es vielleicht noch... nein, dann auch nicht. Mach's nicht. Nein. Nein, wir wollen gar nicht mehr darüber reden. Mach's nicht, Alexander. Basta. Schluss. So viel von deiner Seite. Ja, okay. Ich danke dir vielmals. vielleicht sollten wir beide uns irgendwann nochmal unterhalten und du erzählst mir, ob das Engelchen gesiegt hat oder das Teufelchen. Ich melde mich nochmal. Ja, du wirst nächste Woche bei mir anrufen. Ich werde nächste Woche bei dir anrufen. Du wirst nächste Woche bei mir anrufen und mir genau, aber ganz ehrlich erzählen, was passiert ist oder was nicht passiert ist. Alles klar. Und wie es dir dabei ergangen ist. Vielleicht werden wir dich zurückrufen, können wir gleich noch besprechen und dann unterhalten wir uns. Vielleicht Montag. Ja, kein Problem. Egal, was ich mache, ich werde auf jeden Fall mit einem tränenden Auge da sitzen. Ja, aber wir unterhalten uns nochmal. Wir unterhalten uns nochmal. Alexander, mach's gut. Florian. Tschüss. Unmoralische Angebote. So heißt unser Thema heute. Wer von euch hat schon mal eins bekommen? Wer von euch hat schon mal ein unmoralisches Angebot jemand anderem gemacht? Katharina, 32 Jahre alt. Hallo? Ja. Grüß dich, Domian. Ich grüße dich auch herzlich. Leg also, los. Im Gegensatz zu meinem Vorredner, ich habe noch nie bei dir angerufen, obwohl ich dich des Öfteren verfolge, aber bin direkt durchgekommen. Also ich finde es genial. Genial. Fängt schon mal sehr gut an. Ja. Jetzt bin ich gespannt auf deine Geschichte. Meine Geschichte. Also ich habe ein unmoralisches Angebot bekommen. Ja. Das war von einem Rechtsanwalt. Von einem Rechtsanwalt? Von einem Rechtsanwalt. Es ging darum, ich habe also Streit mit meinem Arbeitgeber gehabt. Mhm. Ich hatte also noch Geld von dem zu kriegen. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich war zu der Zeit drogenabhängig. Mhm. Und mein Rechtsanwalt dachte wohl, Drogenabhängige brauchen immer Geld. Mhm. Bestellte mich in seinem Büro und meinte eben, ja, und wir regeln die Sache und ich verlange auch kein Honorar oder nur sehr wenig, aber dafür gehst du mit mir ins Bett. Mhm. Dachte das hat er so. Also gesagt hat das nicht sofort. Doch. Doch, er hat sofort gesagt. Also ich habe mich schon gewundert, weil er hat mich irgendwie abends in seinem Büro bestellt. Keiner war mehr da, weder Sekretär noch sonst jemand. Mhm. Wie warst du denn an diesen Rechtsanwalt überhaupt gekommen? Ja, das Lustige war, mein Vater hat mir den empfohlen. Ach so. Der kannte dich persönlich und du kanntest den. Die kannten sich persönlich, ja, der kannte mich auch. Aber du kanntest den nicht? Doch. Doch. Doch. So vom Sehen oder wie? Nee, also wir wohnen in einer Kleinstadt und meine Eltern haben da ein Geschäft und ich habe da auch gearbeitet, also ich kannte den. So, ist der gleich mit der Tür ins Haus gefallen, als du das erste Mal da warst? Ja. Ja. Und wie hast du reagiert? Also ich war erstmal ziemlich entsetzt und habe gesagt, nee, sowas mache ich nicht. Und daraufhin war er etwas... ja, erstaunt, weil er wohl dachte, dass jeder Drogenabhängige oder dass ich das sofort auf das Angebot eingehen müsste, also keine Ahnung. Er war also sichtlich erstaunt und nachdem ich dann halt erklärt hatte, das mache ich nicht, dann hat er direkt das zweite Angebot hinterhergeschossen. Nämlich? Er fragte mich dann, ob ich nicht eine Freundin hätte und ob ich dann nicht mit der zusammen, also er würde von Zeit zu Zeit irgendwelche Vertragsabschlüsse tätigen mit irgendwelchen Geschäftsfreunden und normalerweise würde er sich da Studentinnen mieten, die dann eben die Geschäftsfreunde unterhalten, also ob das da nicht eine Freundin von mir und ich übernehmen würden. Wir dürften aber keine Spielverderber sein, also auf Und du hast wieder abgelehnt, vermutlich? Nee, ich bin dann zum Schein drauf eingegangen, weil ich wollte ja mein Geld haben. Ja. Um wie viel Geld ging es da eigentlich? Es ging nur um 1100 Mark. Um 1100 Mark? Es ging um 1100 Mark. Und wie viel Geld solltest du sparen, wenn du mit ihm in die Kiste ja, gehst? Ja, 600 Mark. 600 Mark nur? Ja, ne? Also das Ganze hat ihn dann letztendlich einen Anruf gekostet beim Arbeitgeber, ne, weil der war sowieso im Unrecht, also der musste ja auch zahlen. Und dafür hätte er mir aber 600 Mark in Rechnung gestellt. So, wie ist die ganze Sache jetzt ausgegangen? Ja, die ganze Sache, also ich bin dann zum Schein drauf eingegangen, habe gesagt, klar, wir machen das. Mit der Freundin? Mit der Freundin, habe ich ihm halt so erzählt und ein paar Tage später bin ich dann hin, er hat mir den Scheck ausgestellt. Mhm. Ich habe mein Geld mitgenommen, habe gesagt, wir machen das irgendwann, ja, und dann bin ich halt über die Berge, ne? Ach so, du hast ihn gelingt. Ich habe ihn gelingt. Du hast ihn gelingt und er kann dir rechtlich natürlich auch nicht irgendwie... Ja, also, was will er machen, ne? Ich meine, der Mann ist eh gestraft genug. Mittlerweile hatte der einen Schlaganfall, kann kaum noch gehen. Also das ist sowieso... Der Scheck belief sich jetzt auf 600 Mark. Ne, er hat mir dann 1000 Mark ausgestellt. Ne? Ja. Also er hat mir nur 100 Mark verrechnet für seine Arbeit. Sag mal, ist dem das denn nicht peinlich gegenüber deinem Vater? Ja, es wundert mich auch, weil ich habe es meinen Eltern nämlich erzählt. Ja, ne? Also die wollten es erst gar nicht glauben. Vor allem, wenn du sagst, in der kleinen Stadt, dann spricht sich das doch schnell rum. Ja. Ne? Also er geht wahrscheinlich davon aus, dass ich als damals Drogenabhängige da meinen Mund halte oder solche Deals vielleicht öfter mache oder was. Ich, wie gesagt, ich war ganz erstaunt, dass ich da nicht drauf eingegangen und bin. Und dieses Verfahren ist dann zu deinen Gunsten auch ausgegangen? Ja, ja. Also es, wie gesagt, das hat den einen Anruf gekostet bei meinem Arbeitgeber und der hat dann direkt Standepete bezahlt. Du sagst sogar, es ging um 1100 Mark. Um 1100 Mark. Und 100 Mark hat er mir dann berechnet. Ach so, die hat er berechnet. Ja, ja. Sonst hätte er mehr als 600 berechnet. Also, du hast ihn letztendlich... dann doch ausgetrickst, ne? Kann man so sagen. Ja, was hätte ich sonst machen sollen? Ja, natürlich. Ja, austricksen, naja. Ich meine, vielleicht gleich Nein sagen. Nein, du hättest vielleicht gleich Nein sagen sollen. Das wäre das die sauberste Lösung gewesen. Vielleicht. Ja, habe ich ja getan. Naja, aber nicht beim ersten Angebot, ja. Klar, ja. Katharina, danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. 0180, wenn ihr mit mir reden wollt. 0180 5678 111 zum Thema unmoralische Angebote. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen. Und jetzt bin ich gespannt auf Sven. 21 Jahre alt und im Hintergrund ist, glaube ich, auch noch Melanie, 19 Jahre alt. Mit wem spreche ich jetzt zuerst? Ja, du sprichst jetzt erstmal mit dem Sven. Mit dem Sven. Mit ja, Sven genau. Und der ist 21. Ja, genau. Um was geht's denn, Sven? Um welches Angebot? Unmoralischer Art? Ja, ganz unmoralisch. Und zwar wollen wir dir gerne ein unmoralisches Angebot machen. Schon wieder? Schon wieder? Das hatten wir doch gerade schon. Simone will mich nackt. Das war ja kein richtiges eben. Simone will mich nackt zeichnen. Was wollt ihr denn mit mir machen? Ja, du bist doch für alles offen immer und jetzt wollten wir mit dir gerne mal einen flotten Dreier machen. Also Sven, 21 und Melanie, 19, wollen mit mir einen flotten Dreier machen. Ja, genau. Aber nun, ich sage ja immer, dass ich der Mensch bin, der treu ist. Und jetzt ich bin in festen Händen, ja. Oh nein. Wenn das nicht der Fall wäre, dann hätten wir ja miteinander mal telefonieren können. Domian, ich würde sagen, das wird dann eher ein flotter Vierer, oder? Das glaube ich nicht, nein. Wieso wollt ihr denn mit mir einen flotten Dreier machen, ihr beiden? Ja, Sven. Hast du denn so viele unmoralische Angebote schon bekommen? Nein. Ja, siehst du, dann wird es Zeit. Es wird jetzt Zeit, aber das war nicht meine Frage. Warum willst du es machen? Du jetzt erstmal. Ja, wir sind sowieso für alles offen und machen sowas auch gelegentlich schon einmal gerne. Bist du denn, bist du bisexuell, heterosexuell, schwul oder was? Ich bin bi. Bi. Auf das ist eine gute Voraussetzung für sowas? Ja, mindestens. Ja, und bist du 21 und ich bin ja doch schon ein bisschen älter. Das wäre dir egal. Ja. Das ist egal. Jetzt gib mir doch mal die Melanie. Ja, einen Moment. Ja. Hi. Melanie, hi. Du willst auch? Ja, sicher. Darf ich fragen, warum? ja, weil es einfach Spaß macht. Ja. Und wir sind eigentlich immer auf der Suche nach neuen Erlebnissen. Viel Spaß. Ja, nach pfiffigen dritten Partnern. Oder Partnerinnen. Oder Partnerinnen, natürlich, ja. Nun ist es aber auch so, ich meine, die Sache ist jetzt schon vom Tisch, aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe. Aber so ganz unmoralisch wäre das Angebot erst nach meinem Geschmack, wenn es sich auch um Geld drehen würde, finde ich. So ist das noch nicht unmoralisch, das finde ich völlig in Ordnung, wenn zwei Leute sagen, hier hast du nicht Bock mitzumachen. Ja, das könnte man ja einbringen. Nein, auf keinen Fall. Ja, Melanie, das wird nichts mit uns dreien. Oh. Was machen wir denn jetzt? Ja, ich weiß nicht. Gib mir du kannst dich ja melden, wenn du nicht mein festen Händen bist. Dann kann ich mich aber euch melden. Gib mir den Sven nochmal, Melanie. Ja. Tschüss. Ja. Sven, seid ihr beide denn ein Pärchen? Oder seid ihr seid ein richtiges Paar? Ja. Wie lange schon? Seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren schon? Ja. Dann war Melanie immer noch sehr jung. Die ist erst 19. Ja. Und seit 4 Jahren, nee, seit wann praktiziert ihr denn schon solche Sachen? Oder noch gar nicht? Ja. Seit ungefähr 2 Jahren. Aha, ihr seid aber wirklich mit den jungen Jahren schon ganz schön drauf. Wie oft, ja, wie oft ist das schon vorgekommen? Ja, es ist schon ein paar Mal vorgekommen, doch. Und das macht euch richtig Freude? Das kann so gelegentlich die Sache schon mal ein bisschen aufpeppen. Eher mit Jungs als Dritten oder Frauen als dritte Person? Also wir sind ja beide sehr bi und es ist wesentlich leichter, einen dritten Mann zu finden als ein Mädchen. Ja. Leider. von daher haben wir es bis jetzt eher mit Männern gemacht. Ja. Also es einfach leichter ist, es tut mir sehr leid. Aus uns dreien wird erstmal nichts. Ach, naja. Aber es war interessant, darüber gesprochen zu haben. Alles klar. Und ich wünsche euch viel Erfolg. Ja, genau. Viel Erfolg auf der Suche nach einem dritten Mann. Oder alles klar. Tschüss. Dann, ne? Tschüss. Ciao. Die Leute denken immer mit. Das finde ich immer so fabelhaft. Die Leute wissen, wann die Sendung vorbeigeht. Die sagen dann, ich muss mich jetzt beeilen und es dir erzählen. Die Leute, mein Anrufer gerade, der Sven sagt, machen wir jetzt eine Pause. Und es ist auch wahr. 1.32 Uhr. Jetzt machen wir eine kleine Pause. 1.33 Uhr und 23 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der Telefontalkshow Domian. Und heute heißt unser Thema unmoralische Angebote. Erzählt mir von den unmoralischen Angeboten, die ihr schon mal bekommen habt oder die ihr gemacht habt. 0180 5678 111. Zum Stichwort Alter möchte ich ganz kurz mal schnell noch einen Fax vorlesen. Nur stellvertretend für viele Fax. Ich habe gestern etwas ganz Schlimmes gemeint. Ich habe mit einem jüngeren Anrufer gesprochen, einer Anruferin, und habe irgendwie die Formulierung gebraucht, was willst du denn mit einem 38-jährigen alten Sack? Und ich habe hier einen Fax, da steht, mit 38 ist man kein alter Sack. Das möchten wir mal feststellen. Wenn du dich so fühlst, ist das dein Problem. 10 Ausrufungszeichen, wir sind noch topfit, die drei von der Nachtschicht. K.K. VW. Und MZ. Das war ein wenig ironisch gemeint, ihr Lieben, und nicht so ganz ernst gemeint. So, jetzt muss ich euch noch was sagen. Ab nächste Woche gibt es eine Neuerung bei uns. Ab nächste Woche lautet unsere Telefonnummer so, nämlich 0800 5678 111. Und hier steht auf meinem Schild, ich hasse Anglizismen, wie ihr wisst, und hier steht Free Call drauf. Es dreht sich mir der Magen rum. Aber Free Call heißt im Klartext, das ist umsonst. Ihr könnt ab Montag bei uns wieder völlig umsonst hier anrufen unter 0800 567 8111. Heute noch nicht, aber ab Montag. Ich sage das jetzt schon, weil, das muss ich auch noch sagen, morgen gibt es kein Talkradio wegen 1 Live Mai Festival und Mai-Diskothek, da fällt es im Fernsehen aus und im Radio aus und da sind wir wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag. Muss ich noch was sagen? Nee, das war's erstmal. Jetzt geht's weiter mit Sven und Sven ist 34 Jahre alt. Ich grüße dich. Ja, hallo, Damian. Ja, Sven. Ja, ich habe ein unmoralisches Angebot gemacht. Du hast es gemacht? Ganz genau. Mhm. Und bin damit furchtbar auf die Nase gefallen. Na, wir sind alle gespannt, um was es sich handelt. Also fange ich erstmal an, wie gesagt, ich bin 34 Jahre alt, ich bin seit 14 Jahren verheiratet. Mhm. Und habe dann einem Bekannten und meiner Frau zusammen das Angebot gemacht, mal zu dritt was zu machen. Ja. Und meine Frau und ich, wir haben für uns alleine schon eine ganze Zeit SM praktiziert. Mhm. Und ich habe dann eben mal den Vorschlag gemacht, auch mal mit jemand noch was zu machen. Mhm. Mit jemandem, den wir schon eine Zeit vorher kannten auch. Den Vorschlag hast du, aber das habe ich gar nicht richtig verstanden. Zuerst deine Frau gemacht? Ja, ganz genau. Zuerst deine Frau. Und wie hat die darauf reagiert? Erstmal skeptisch. Mhm. Und auf mein weiteres Drängen hin ist er dann eben darauf eingegangen. Mhm. Ja, und dann habe ich eben den Vorschlag gemacht, mit dem Bekannten zusammen was zu machen. Mhm. Ja, und das ging auch nur ganz kurze Zeit gut, nur ein, zwei Mal ging das gut. Moment, dann habt ihr das dem Bekannten vorgeschlagen? Ganz genau. Dann ist es auch passiert. Ja. Der Bekannte hat gesagt, ja, gerne, finde ich gut. Ganz genau. Und wie viel Mal ist es denn passiert? Zweimal. Und wie waren diese zweimal? Die waren schon so, dass ich da bei meiner Frau schon leicht auf Ablehnung gestoßen bin. Du bei deiner Frau? Ja. Aber sie wollte das dann nicht mehr, oder wie? Ja, sie wollte das mit ihm dann. Aber nicht mehr mit mir. Ach so. Da, ja. Da warst du plötzlich das fünfte Rad im Wagen. Ganz genau. Aha. Und dann, wie ging's weiter? Ja, das ging dann ganz, ganz drastisch weiter, ganz schnell weiter, weil das ist erst im Januar passiert. Mhm. Ja, und sie ist dann immer öfter schon zu ihm gefahren und hat auch immer Ausreden gefunden, warum ich da nicht bei sein könnte. Ja, und das Ende vom Liede war, dass sie nun letzte Woche ausgezogen. Nein, ich hatte es gerade so im Kopf. Nicht, ja. Dass die Frau jetzt bei dem Typ ist. Ganz genau. Du hast es vorgeschlagen. Ja. Und jetzt bist du der begossene Pudel. Ganz genau. Die Frau ist weg. Ja. Mit der du so lange zusammen warst. Ja. Und ist nichts mehr mit Sex in der Gruppe? Überhaupt nicht. Sie ist vor einer Woche ausgezogen. Eieiei, das ist aber nach hinten losgegangen. Und will die Scheidung. Mhm. Und nun, wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich furchtbar. Machst du dir Vorwürfe? Ja, ziemlich. Wir haben auch einen Sohn. Mhm. Einen 10-Jährigen. Mhm. Und der hängt jetzt ja auch völlig durch. Mhm. Weißt du, Sven, ich kenne jetzt eure ganzen Familienverhältnisse nicht, aber ich glaube, dass das über kurz oder lang auch passiert wäre. Vielleicht ist das noch jetzt beschleunigt worden durch diese Aktion. Mhm. Aber ich vermute mal, dass da ganz viel schon im Argen vorher lag und das jetzt nur der Zündfunke war. Wahrscheinlich, ja. Das glaube ich. Das alleine, wenn eure Beziehung richtig gut gewesen wäre, glaube ich nicht, dass diese Sessions da deine Frau dazu bewogen hätte, sich von dir zu trennen, glaube ich nicht. Mhm. Glaube ich nicht. Ja, ich nehme es auch an, dass wohl irgendwie schon was war. Nur, ich werde wohl ein ziemliches Brett vom Kopf gehabt haben. Mhm. Weil, also ich habe vorher nichts bemerkt. Ja, genau. Wie war denn überhaupt so, bevor ihr das gemacht habt, wie war eure Liebe? War die schon recht eingeschlafen? Ja, also von meiner Seite her nicht. Von meiner Seite her gar nicht. Ja, man sieht manchmal nur zu sehr sich selbst, ne, ja, in Beziehungen. Und hat das Auge verschlossen für den anderen. Und nimmt gar nicht wahr, was in dem anderen vorgeht. Ich glaube es auch, ja. Jetzt geht's dir schlecht? Ja, ziemlich sicher. Kann ich gut verstehen. Also erstmal vorsichtig demnächst mit solchen Sachen, ne? Ja. Obwohl, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es hauptsächlich damit zusammenhängt. Aber ich glaube doch, also dass Dreierbeziehungen also wirklich nicht unbedingt das Wahre sind. Manchmal hört man davon, ich auch in dieser Sendung, dass es doch funktioniert. Aber das müssen dann wirklich ganz tolle Konstellationen sein, dass alle drei sich gleichermaßen mögen und lieben. Ja. Ich glaube, dann funktioniert das. Sven, halt durch, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Okay, tschüss. Jetzt ist der Kai dran und der Kai erzählt uns auch von einem unmoralischen Angebot. Hallo? 21 Jahre alt. Bist du, ne? Genau. Ja. Hallo. Ja, hallo. Und zwar, mir ist neulich was ganz, ganz Komisches passiert. Und ich weiß sogar nicht, was ich damit jetzt recht anfangen soll. Erzähl es uns. Und zwar, ich mache gerade Zivildienst. Ja. Bei einem mobilen Pflegedienst. Ja. Und da war eben auch ein altes Ehepaar. Und den Mann habe ich pflegen müssen. Die Frau war noch relativ fit. Mhm. Und der Mann ist gestorben vor 2 Monaten ungefähr. Ja. Und vor 3 Wochen hat die Frau bei mir angerufen, ob ich nicht mal zum Kaffee kommen will. Mhm. Und da habe ich mir gar nichts gedacht dabei. Ich habe gedacht, naja, der Mann ist gestorben. Mhm. Gehst du mal trösten? Eben, genau. Mhm. Wie alt ist die Frau? Sie ist 76. 76? Mhm. Ja, also eine richtig alte Frau. Mhm. Und da bin ich dann eben auch hin zum Kaffee. Und dann hat sie mir eigentlich mehr oder weniger unmoralisches Angebot gemacht. Nein. Genau. Was hat sie denn gesagt oder gemacht? Nee, sie hat gesagt, dass sie gerne mit mir ins Bett will. Und dass sie auch für hübsche junge Männer bereit ist, bis zu 50.000 Mark zu zahlen. Nein, Kai. Doch. Ist das wahr? Das ist wirklich wahr. Bist du ein hübscher junger Mann? Nö, eigentlich Nö. Nicht so. Nee, wirklich nicht. Beschummelst du mich jetzt auch nicht? Nee. Warum? 50.000 Mark will die alte Dame Nein, hier? Die alte Dame hat es natürlich nicht so gesagt, so jetzt komm ab ins Bett und 50.000 Mark und eben, dass sie auch noch mal gern einen jungen Mann hätte und sie auch gern 50.000 Mark zahlen würde für einen hübschen jungen Mann. Also nicht so ganz konkret auf dich gemünzt, sondern so eher allgemein ausgedrückt. Sie würde es für einen hübschen jungen Mann bezahlen. Ja, sie hat es mehr allgemein ausgedrückt. Letztendlich warst du aber gemein. Du saßt da ja gegenüber und offensichtlich findet sie dich hübsch. Ja, und offensichtlich glaube ich eben, dass sie damit mich gemeint hat. Kai, bist du rot angelaufen? Ja, eher weiß. Also ich bin eher bleich geworden. Was hast du denn gesagt? Ja. Ich stelle mir diese Situation köstlich vor. Ihr sitzt da im Wohnzimmer am gedeckten Kaffeetisch. Ist also, das so? Domian, so lustig ist die Sache Nein, dann natürlich auch wirklich nicht gewesen. Ich wusste überhaupt nicht, was sie macht. Ich habe halt gesagt, ja gut, habe geguckt, dass wir schnell wie wirklich rauskommen und habe halt gesagt, gut, ich rufe an. Ich melde mich wieder. Ja. Habe ich gemeint. Und ruckzuck war ich weg. Tja. Und dann? Ja, und dann kam halt, ja, jetzt was, würde die mir wirklich 50.000 Mark geben? Und ich meine, ich könnte schon ein bisschen Geld gebrauchen, das ist nicht. So, komm, jetzt reden wir mal richtig im Klartext. Wann war das? Wann hat die das gefragt? Das war vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen. Sie hat aber seitdem nicht mehr angerufen. Nee. Jetzt denken wir das mal ganz, ganz krass durch. Mhm. Wir denken mal, die alte Dame legt wirklich 50.000 Mark auf den Tisch, wenn du bereit bist, dich einmal mit ihr zu vergnügen, einmal mit ihr zu schlafen. Mhm. Kannst du dir vorstellen? Also vorstellen, so direkt bildlich kann ich es mir eigentlich weniger. weil... Aber es ist nicht so ganz außerhalb deiner Ideenwelt. Ich meine, es ist halt nicht ganz so außerhalb meines Kontostands, so gesagt. Ich meine, 50.000 Mark ist natürlich eine extreme Verlockung, ne? Tja, ja, wenn ich halt wüsste, ob das dann wirklich dann auch wirklich so wäre. Dass du auch die 50.000 Mark bekommst. Ja, und trotzdem dann auch wiederum, ob ich das auch machen würde, weil... Dann nehmen wir mal an, du würdest die wirklich bekommen. Die würde die Dame bar auf den Tisch legen vorher und sagt, ihr, oder sie haben es, jetzt gehen wir beide ins Schlafzimmer. Würdest du es machen? Das ist eben genau der Punkt. Da denkst du erst seit 2 Wochen drüber nach. Ja, genau. Hast du eine Freundin? Ja, ja, habe ich auch. Ach, das auch noch. Was sagt die denn? Der habe ich das natürlich nicht erzählt. Ach, du hast es nicht erzählt. Ach, Quatsch. Wem hast du es denn schon erzählt? Ja, bisher noch überhaupt niemandem. Na, niemandem? Hast du keinen guten Freund, dem du das hättest erzählen können? Doch, habe ich trotzdem, aber trotzdem nicht. Also hast du auch ein Engelchen und ein Teufelchen in dir? Das Engelchen sagt, nein, nein, nein, niemals. Und das Teufelchen sagt, ja, ja, ja, 50.000 Mark, mach es, mach es. Ja, genau. Mehr oder weniger, ja. Also das Problem ist nicht, dass ich irgendwie, dass die alte Frau danach am Hungertuch knapsen würde. Das ist überhaupt nicht der Punkt, weil die haben gut Asche. Mhm. Der Punkt ist einfach, dass ich das erstens mal schon eklig finde, aber andererseits, das eben auch 50.000 Mark und das ist ein Haufen Asche. 50.000 Mark? Ja gut, also so wie das halt rüberkam. Würde Kai denn, wir wollen ja ganz offen jetzt reden, ne? Ja. Würde Kai denn in der entsprechenden Situation dann auch einen hochkriegen? Das weiß ich nicht, ich war noch nicht in so einer Situation. Ich meine, ohne, wenn ich die alte Dame wäre, würde ich sagen, nur wenn er steht, 50.000. Sonst keine Kanonen. Gott sei Dank bist du ja auch nicht die alte Dame. Du meinst, die alte Dame gibt sich mit weniger auch zufrieden? Nein, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich hätte mir vielleicht was Schönes vorstellen oder so. Ja, ja, das funktioniert. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich war noch nicht in so einer Situation, ja, ehrlich gesagt. Jetzt hast du auch noch die Freundin, das macht das Ganze ja noch komplizierter. Für mich jetzt auch dir einen Ratschlag zu geben. Ja. Und was sagst du? Was sagst du, ja? Schwierig, Mensch. Ich eier jetzt hier rum, du merkst, ne? Mhm. Also, ich sag mal Folgendes. Wir klammern mal im Moment die Freundin aus. Wir klammern mal deine Freundin ja, aus. Ja, genau. Vielleicht ja. 50.000 Mark. Ja, aber das kam, es ist ja eben auch nicht so ausgedrückt worden wie jetzt. Fuck, und 50.000 Mark und nur sie wäre ja bereit für einen hier und da und. Ja, ja. Und das ist eben auch das Problem. Ich würde ja jetzt gerne mal so in viele Wohnzimmer hineinzappen, die uns jetzt sehen oder hören, die Leute, was die. Ich würde gerne eure Meinung hören, was ihr dazu sagt. Interessant wäre ja auch, wenn du deine Freundin damit einbeziehst. Ja, ach, um Gottes Willen. Geht das nicht? Nee, niemals. Nee. Das ist ja die Ideallösung. Wenn du sagst, du besprichst das mit der Freundin, ihr einigt euch darauf, du machst es, sie weiß Bescheid, sie gibt grünes Licht. Ja, wie, und die Oma guckt dann zu, oder wie? Nein. Dass du nur deine Freundin nicht betrügst, sondern dass sie vorher sagt, okay, das kannst du machen. Das ist eine Dienstleistung und du kriegst Kohle dafür, es ist einmal und dann ist es vom Tisch. Also wenn ich das meine Freundin sagt, dann zeigt sie mir einen Vogel und damit tschüss. Dann auch nie wieder gesehen. Okay, Mensch. Wie lange bist du mit der Freundin zusammen? Ja, nicht so lange, aber trotzdem. Ja, trotzdem. Das ist 4 Monate, aber trotzdem. Ja, klar. Ja, ja. Also jetzt sind wir in einem Dilemma, in einer Zwickmühle. Ja, schon. Ja? Also die Freundin, die Treue, ich bin ja der Freund der Treue, wie wir heute Abend mehrfach schon gehört haben, die blockiert das Ganze jetzt. Also wenn die Freundin nicht da wäre, würde ich ja fast dazu neigen, zu sagen, komm, mach es mal. Ja, nee, das Problem ist ja dabei auch nicht die Freundin. Oder klar, auch ein Problem dabei, aber auch, ob wenn ich da praktisch meinen ganzen, Ekel überwinde, ob ich dann trotzdem da gut 50.000 Mark, ja, oder auf jeden Fall annäherbar so eine Summe kriegen würde dafür. Ja, ich meine, das müsstest du natürlich vorher ganz offen und klar mit der Dame besprechen, ne? Dass ja, soll ich da hingehen und sagen, also Oma, gib mir 50.000 Mark und ab in die Falle. Ja, genau so wär's. Genau so müsstest du es machen. Also wenn du dich darauf einlässt, musst du vorher offen mit ihr reden. Sie hat ja auch offen mit dir geredet und du musst du sagen, also ich mache es, aber nur mit 50.000 Mark bar auf die Hand, sonst nix. Glaubst du? Ja. Oh je. Und dann würde ich an der Stelle auch noch kurz vorher besprechen, was sie genau erwartet für die 50.000 Mark. Also weiß ich bestimmt schon so, wie das die Leute vor 50 Jahren gemacht haben. Ja, vielleicht geht das ja. Du bist jetzt auch nochmal ganz wichtig, also arbeitsrechtlich und so. Du bist bist du irgendwie noch verbandelt mit dieser Frau, dienstlich auch? Oder hat die dich einfach so privat angerufen? Nein, das, ist ja schon tot. Das war ganz privat. Die hat dich privat angerufen, ne? Ja, klar. Das ist schon mal ganz gut. Und nicht, dass du da irgendwie über deine Dienststelle noch Ärger kriegst. Sonst wärst du da von vornherein. Ja. Weil sonst hätte ich dafür ja auch rechtlich. Klar, ja, ganz genau. Wir wollen wir wollen das jetzt nur unter dem moralischen Gesichtspunkt hier diskutieren. Ja, klar. Nur deshalb. Ja, geil. Ich kann dich nicht mit einem klaren Votum entlassen. Naja, okay. Wegen der Freunde. Die Freunde macht mir meistens zu schaffen, ehrlich gesagt. Ja, die macht mir auch sehr zu schaffen. Ja, die macht mir zu schaffen. Wenn die doch nicht wäre, dann könnten wir jetzt schon gleich einen Schlachtplan machen. Nee, aber selbst wenn die Freundin nicht wäre, wäre es irgendwie eine komische Sache. Na sicher. Es wäre äußerst komisch und äußerst kompliziert. Ich habe auch gar keinen Plan, was ich machen soll. Das ist echt richtig schwierig und sowas habe ich auch mein Leben noch nicht erlebt. Ja. Kai, also das war jetzt so interessant mit dir und alle Leute werden sich dieses Gespräch sicher merken. Wir beide bleiben in Kontakt. Jo. Wir beide bleiben in Kontakt. Du wirst von uns hören, von mir hören. Wir rufen dich nächste Woche nochmal an. Echt? Ja, wir rufen dich nochmal an. Okay. Ne? Und dann gucken wir mal, wie deine Entscheidungsprozesse so weiter verlaufen. Und okay. Ich bin sicher, du solltest auch unsere Sendung weiterverfolgen. Heute auf jeden Fall, aber auch nächste Woche, dass ganz viele Leute sich zu Wort melden und ihre Meinung zu deinem Fall sagen. Mhm. Ne? Das ist auch mal interessant, so ganz viele Meinungen zu hören. Und dann werden wir vielleicht Mitte der Woche nochmal miteinander plauschen, wir beiden. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal, Kai. Bis dahin. Okay. Tschüss. Tschüss. Hui. Das ist aber einfach, ich muss eure Meinung hören. Bitte ruft an, ruft heute noch an zu dem Thema oder dann nächste Woche in der Nacht vom Montag auf Dienstag. Wir müssen dem Kai ja jetzt irgendwie einen guten Ratschlag geben. Ne? Er muss das Richtige jetzt machen. 50.000 Mark. Und die Freundin ist da auch noch. Robert, 36. Ja, da bin ich. Ja. Also ein Ratschlag an den jungen Mann von eben. Ja, bitte. Er soll es tun, aber nur, wenn er die Frau sympathisch findet. Denn ich habe eine ähnliche Geschichte und für Geld würde ich es nicht tun. Ich würde das Geld außen vor lassen. Ja. Aber also meine Geschichte ist folgendes. Ich bin jetzt 36, ich war 23 in München und da war so ein bisschen so viel Partygetue. Ich habe eigentlich ein ziemlich schwules Leben gelebt, aber war bi. Ja. Und was heißt war? Bist du es jetzt nicht mehr? Nee, jetzt bin ich doch mehr schwul geworden. Jetzt bist du mehr schwul, ja. Aber ich habe immer noch so meine Ader, wie man sagt. Mhm. Da gab es dann diese Frau in der Gesellschaft, eine Hutmacherin, die Dame ist heute leider verstorben. Mhm. Und das war eine Verführerin par excellence. Mhm. Ich war 23. Ich habe sie so auf, das war ja so eine alterslose Frau, sagen wir Anfang 50 geschätzt. Mhm. Und da gab es viele Partys und die war charmant, knackig. Ich habe in der Kiesgrube gelegen mit braunem Körper. Also überhaupt keine Idee von älter. Mhm. Aber Anfang 50 war sie. Mhm. Und dann irgendwann landeten wir mal auf einer Party. Ich mit meiner Freundin, das war so eine Opernsängerin und dann mit Freunden. Und dann tanzte ich mit dieser Ellen, ich darf den Namen sagen, weil ich sage ja nichts Negatives. Ja. Und ich tanzte mich wirklich schön mit ihr. Also ich war 23, sie so 30 Jahre älter. Was heißt, du tanztest dich schön mit ihr? Ja, die wurde wirklich, also wenn ich mich heute noch daran erinnere, war das war für mich wirklich so eine besondere Geschichte. Die wurde schöner, die wurde jünger. Die ich verstehe. Ja, kann ich verstehen. Die hatte eigentlich, obwohl sie einen total knackigen Körper hatte, ein ziemlich runzliges Gesicht. Mhm. Aber trotzdem nicht alt. Mhm. Und es war so charmant, so schön und so lachend. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verknallt. Mhm. Und ich musste nach Hause oder ich wollte nach Hause, ich wollte mich abseilen. Und dann kam dieses frivole Angebot, ich habe noch einen Kaffee, kommst du noch mit? Mhm. Von Ellen. Von Ellen. Ja, und dann? Und ich dachte, ja, das ist harmlos. Ja. Und nun, aber Ellen war mit allen Wassern gewaschen, ne? Die hat das, es war einfach so glatt, die ganze Geschichte. Ja, und dann? Sie nahm mich mit in ihr Apartmenthaus, da mitten in München, in diesem Schickeria-Viertel, und verführte mich. Und was ich so seltsam fand, da ich ja nun eigentlich immer dieses Bi hatte, und auch, muss ich sagen, mit Frauen eigentlich sexuell keine besonders tollen Erfahrungen machte, die hat mich so verführt, ich hatte Spaß. Mhm. Also ich habe mit dieser Frau geschlafen, und es war für diesen Moment dieses Erlebnisses unter Champagnerlaune, es war Liebe. Ja, es war geil, es war wunderschön. Ja. bis das Morgengrauen kam und ich dachte, um Gottes Willen, du bist doch schwul. Das geht doch gar nicht. Und dann mit einer Frau von, was weiß ich, Anfang 50. Mhm. Und irgendwo zum Morgengrauen, ich habe mich rausgeredet, mein Hund wartet, ich weg, ich kürze die Geschichte mal so ab. Und dann am nächsten Tag wusste schon meine Freundin Bescheid, die Opernsängerin, die anderen, und da wusste ich, ich bin eine Falle gelockt worden, weil die Ellen halt geil auf junge Männer war. Vielleicht sogar geil auf junge, mehr schwule Männer. Auch das, genau das. Um die rumzukriegen. Ja. Und aber auch, ich, dann vielleicht, die wollte aber mehr. Aber letztendlich, Robert, du hast ja auch davon profitiert, ne? Du sagst ja auch für dich, dass es schön und toll war. Ja, schön. Mhm. Nur der Hammer kam noch. Sie rief mich also auch an und ich war total verlegen, also so quasi mit einem roten Kopf am Telefon. Mhm. Und sie lud mich am Abend ein zu einer Party, ich dahin, wieder mit meinen Freunden. Und dann stellte sie mich eine junge Frau vor, die war dann, was weiß ich, 20, mhm. und sagte, Robert, das ist meine Urenkelin. Und dann kam ich dahinter, dass Ellen 78 Jahre war. Nein. Ja. 78 Jahre? Ja. Und du hättest gedacht, so um die 50? Ja, also höchstens 55, 56. Das ist doch toll, das ist doch ein tolles Erlebnis in deinem Leben. Ja, ja. Auch die Geschichte, dass manchmal körperliche Anziehung nichts mit dem Alter zu tun hat. Nein, überhaupt nichts. Und überhaupt nichts. Ich, also wenn ich so wie heute wäre, würde ich sagen, ich hätte sie mir als Freundin behalten, aber damals, ich war geschockt. Ich konnte das damals einfach nicht. Ist das eine tolle Geschichte, 78 Jahre und die Frau hat dich so verwöhnt und sie hat dir eine wunderbare Liebesnacht beschert. Es war eine wunderbare Liebesnacht. Und du hast schon fast daran gezweifelt, ob du schwul seist. Es war im wahrsten Sinne des Wortes frivol. Naja, sag mal so, sie hat das gut gemacht, was viele Frauen scheinbar nicht erreicht haben. Ja. Bei mir haben immer Frauen optisch gut gefallen, ja. aber es kam halt nichts raus, was ich mir vorstellte. Mhm. Und das hat diese Frau geschafft. Ja. Eine 78-jährige Dame ist natürlich extrem erfahren, ne? Und die kann mit einem jungen Mann wunderbar umgehen. Das wird so gewesen. Das wird gewesen. Ja. Und das unmoralische Angebot war letztendlich der Kaffee, ne? Das war der Kaffee. Ich würde auch mal sagen, nachdem ich das dann am nächsten Tag hörte, dass meine Freunde Bescheid wussten, dass Ellen mich mit diesem Sekt und mit dem Ganzen schon in die Falle gelockt hat. Das war eine ganz frivole Absprache. Tolle Geschichte. Das ging ja so ganz leichtfüßig alles vor sich hin, wie es eigentlich nur so so ein Champagner-mäßig, weißt du? So klingt so wie in einem tollen Film, einem Fellini-Film. Ja, ja, so war es. Klasse. Ja. Das passt also der Geschichte. Danke für deinen Anruf. Okay, gut. Tschüss, Robert. Tschüss. Elionore. Das stimmt, ne? Eleonore. Ja, ganz richtig. 50 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo, Jürgen. Ja, Eleonore. Ja, guten Morgen. Ich möchte auch zu dem Thema was sagen, zu dem jungen Mann. Und ich würde es machen. Ach so, auf den Kai bezogen, mit den 50.000 Mal. Ja, auf den Kai bezogen, ja. Zivildienstleistender. Und ich finde, er soll es machen. Er soll es machen. Und zwar aus dem Grund, weil ich mir vorstellen kann, eine Dame in diesem Alter mit 76 Jahren hat den Wunsch auf die Sexualität. Mhm. Sie hat aber nicht die Möglichkeit, sich junge Männer irgendwie andersweitig vielleicht zu suchen oder wie auch immer. Wobei ich mich wundere, es ist mir gerade gar nicht so eingefallen. Sie könnte es ja auch billiger haben, wenn sie einen normalen Gigolo engagiert. Das ist richtig, aber ihr gefällt eben vielleicht durch die längere Bekanntschaft oder durch die Pflege von ihrem Mann, der darauf angewiesen war, einfach hat sie ihn rausgepickt. So, aber das Problem ist die Freundin. Was machen wir mit der? Die Freundin würde ich auch einfach mal in der moralischen Sicht einfach weglassen. Mhm. Ich würde das wirklich mal als Hilfeleistung geben. Also als Menschenfreundlichkeit. Ja, ja, ganz richtig. Sagen wir, gut bezahlte Menschenfreundlichkeit. Ja, und mit der Menschenfreundlichkeit eben vielleicht dann auch die im Hintergrund natürlich schon wiederum die 50.000 Mark. Ja, die. Wenn das so stimmen würde. Wenn das so stimmen würde, ja. Ja. Mhm. Also du siehst das locker, du siehst das nicht als ein Fremdgehen? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Nee, du würdest die Freundin erstmal ausklammern, es der Freundin verschweigen. Ja, würde ich machen, ja. Und dann die Sache durchziehen. Ja, ja. Ja. Wenn er das eben auch machen kann. Ich meine, ist ja auch von ihm eine moralische Angelegenheit, was er empfindet, also von der Psyche her, was er dann bringen kann und so. Also er hat ja schon ein paar Mal das Wort Ekel gebraucht, ne? Das ist dann schon bedenklich. Das ist sicherlich bedenklich. Mhm. Darum kommt er immer voran, ob man sagt, wenn er Zivildienstleistender ist, sieht er ja sehr viele alte Leute, da wo auch nicht alles eklig oder nicht eklig ist, oder dann wieder viel eklig dabei ist. Aber man muss ja den Mittelpunkt irgendwie finden, dass das man dann sagt, okay, wenn mir das angenehm ist, wenn ich das machen kann, dann muss ich das schon abwerten. Also ich bin gespannt auf weitere Meinungsäußerungen zu diesem Thema. Das war deine Meinungsäußerung. Ja. Bedanke mich ganz herzlich. Ja. Alles Gute. Okay. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war es für diese Woche schon. Morgen fällt Domian aus, weil es bei 1Live eine Übertragung von May Day gibt und im Fernsehen fällt es dann auch aus und wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ich bedanke mich herzlich bei meinem Team diese Woche, bei Gerhard Baas, bei Tom Bildhauer, bei Hans-Jürgen Wilde, bei Anja Schönhardt, Dirk Windhüsen, Tim Stienauer, Jan Hölz, Petra Grützmann und Peter Ovsianowski. Und mein Redakteur, der Wolfram Spikowski, der hat heute Geburtstag. Er hat seit zwei Stunden Geburtstag und ich möchte ihm auch hier an dieser Stelle recht herzlich gratulieren, ihm alles Gute wünschen und ihm sagen, dass ich sehr gerne mit ihm zusammenarbeite und hoffe noch auf viele, viele tolle Jahre mit ihm. So. Unsere Themen nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema, da bin ich gespannt drauf, sündige Biester. Ich will mit vielen sündigen Biestern reden. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema die größte Katastrophe meines Lebens. Und ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, nächste Woche haben wir eine neue Telefonnummer. Die Telefonnummer, unter der ihr uns ab Montag, also in der Nacht von Montag auf Dienstag erreichen könnt, lautet 0800 567 8111. 0800 567 8111. Ich wünsche euch ein sehr schönes Maiwochenende und freue mich auf die nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.